Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 6, alles Betrug. Hallo Nils. Hallo Chris. Bitte deine Inhaltsangabe. Carrie ist offiziell wieder mit Big zusammen und kriegt dafür Kontra von den Freundinnen. Charlotte ist hingerissen von der Elite der Powerlesben, muss aber letztendlich eingestehen, nicht dazuzugehören. Miranda muss mit den Pornofilmen eines Freundes konkurrieren und Samantha macht sich mal wieder an ihren Personal Trainer ran, diesmal mit Erfolg. Ignorieren wir die Geschichte jetzt mit Big in dieser Folge? Nö, die war im ersten Satz. Ignoriere jetzt einfach Big für den Rest der Serie. Das wäre ja immer interessant, wenn man die ganze Serie umschneiden würde und einfach Big überall rausschneidet. Also überall jede Szene, wo Big raus das drin cool. erscheint. Ich bin für die Version. Da kommt sowas raus wie Girls oder so. Oh Gott, dann aber wird das ja richtig schlechter. Das auf irgendeinen Typen. Das wäre so nicht. Oh Gott, nee, das wird dann glaube ich auch nicht aber so wieso? Gut. Aber wieso? Gab es denn eine größere Geschichte? Sie... Naja, Carrie kocht das erste Mal für ihn. Carrie kocht, genau. Also Carrie kocht für Big das erste Mal, mehr oder weniger. Sie sind ja jetzt zusammen. Und zwar hatte sie Fondue gekocht. Also sie hat Käse gestückelt, warm gemacht und wollte Big damit verführen. Und das ist ihr scheinbar nicht gelungen, weil das war eine absolute Katastrophe von Gesichtsausdrücken her zu beurteilen. Hat es denen jetzt auf jeden Fall nicht so sonderlich geschmeckt, deswegen haben sie sich dafür entschieden, dann doch lieber ins Restaurant zu gehen. Genau, das war die Geschichte. Carrie ist wie auf dem Weg von Big nach Hause. Ja. Und da trifft sie Miranda. Ach, hier kommt es. Im okay. Walk of Shame, den sie so ja. schön nennt, oder der Weg der Schande. Da hat sie sich ja Zahnstein entfernen lassen, sagt sie zumindest, in ihrem wunderschönen Kleid, was total absurd ist. Und ja, Miranda merkt es irgendwie nicht, dass sie belogen wird und nimmt das jetzt einfach so hin. Und dann am Ende wird das dann irgendwie erläutert, dass sie dann doch jetzt wieder mit Big zusammen ist. Und die Mädels sind dann natürlich dementsprechend ein bisschen entsetzt, was und ich ein bisschen verstehen kann. Und dann ist sie sauer und geht weg und guckt doch nicht den Film mit ihnen, ne? So war das, glaube ich. Ja, mehr oder weniger. Vielleicht das war irgendwie ein bisschen komisch. Da gibt's auch eine richtig schöne Geschichte, da treffen die sich ja bei ihr zu Hause und da kommt es ja raus, da beichtet sie das ja mit Mr. Big und ihr Diaphragma hängt irgendwie komisch fest. Ja. Und sie kriegt es nicht raus und da hilft ihr dann Samantha, das Ding dann wieder rauszuholen, weil alle anderen sich da ein bisschen weigern. Ja. Oder es nicht machen wollen oder sich das nicht zutrauen. Finde ich auch interessant. Das ist eine Geschichte, die könnten auch irgendwie nur Frauen haben. Ja, das liegt jetzt gerade in der Natur der Sache. Wahrscheinlich, ja. Zumindest glaube ich nicht, dass man beim besten Freund irgendwie anal irgendwie was rauspopeln würde. What? Du ja, nicht. Kannst ja das nächste Mal, wenn wir uns treffen, die Probe auf sein Sample machen. Ob ich ja oder nein sage. Nein. I don't think so. Ja, kommen wir dann aber mal zur lustigeren Geschichte, nämlich Charlotte. Charlotte ist ja jetzt in ihrer Galerie und hat eine Ausstellung einer sehr bekannten lesbischen Künstlerin oder einer erfolgreichen Künstlerin, besser gesagt. Und da sind die ganzen Powerlesben, die sie total faszinierend findet und sich so mehr oder weniger in ihre Gesellschaft begibt und versucht so ein bisschen anzubandeln mit denen, geht ein bisschen aus und versucht irgendwie auf das Geheimnis oder hinter das Geheimnis des unsichtbaren Make-ups zu kommen, was ich das schön finde. Ja. Ja. Das nimmt alle Nude-Looks lange voraus, lange vorweg. Ja, definitiv. Naja. Schöne Schuhe. Die Homos sind halt immer ein Stückchen voraus. Ja, was ja so ein bisschen das Klischee ist, was hier wieder gerne bedient wird. Was? Sex and the City und Klischees? Hallo? Die sind alle so kultiviert. Natürlich. Sagt er an der Stelle. Das sind ja, vor allem die cool. Reichsten, die man sich vorstellen kann, oder? Ich meine, sind ja jetzt verdammte so. Scheiße, wie viel Geld haben die bitte? Genau. Also in dem Fall liegt es dann wahrscheinlich auch nicht daran, dass sie so kultiviert sind. Ja, also eher am Geld, glaube ich, als am lesbischsten. Mhm. Ja, sie haben da auch irgendwie so ein Porträt, ja, kein Porträt, sondern ein Gemälde, was sie dann kaufen. Und das total Absurde ist, dass sie sich das dann halt irgendwie weiterverkaufen. Hm. Untereinander. Fand das hat ich auch so, irgendwie hatte das alles so Albert-Anklänge in dieser kleinen Episode, stimmt, fand ich. Stimmt. Mhm. Es wirkte tatsächlich so, weil die eine war ja auch in der Galerie beschäftigt und hatte sehr viel mit Kunst zu tun. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie darauf aufgesetzt. Also vielleicht haben die Geschichte halt irgendwie mitgenommen und dann dachten die, dass das in Elwood ganz gut passen würde. Nur, dass Charlotte halt sozusagen die Lesbe ist. Also die tatsächliche Lesbe. Sie datet ja mehr oder weniger einen Typen, den sie jetzt irgendwie so 2-3 Mal irgendwie erst getroffen hat. Und der macht auf der Vernissage dieser Künstlerin mit irgendeiner anderen herum, die ja so bedürftig war, der es ja so schlecht ging. Oder Freundin von den Eltern oder irgend sowas, ja. Ja, irgendwas total Absurdes, ja. Aber er ist ja eigentlich nur daran interessiert, mit ihr Sex zu haben, so. Was für Leute sie sich da manchmal anlacht, das ist. Ich glaube, der war wirklich nur da, damit Charlotte einen Mann hatte, oder? Also ich meine. Wahrscheinlich. Der spielte auch in der Rolle, in der Folge überhaupt keine Rolle. Also ich weiß gar nicht, warum man den überhaupt hatte. Wahrscheinlich. Ja, der war nur am Anfang da. Naja, klar, also sie war ja so ein bisschen enttäuscht, weil die Männer ja sie hinter. Warum Lesben plötzlich als attraktive Alternative erschienen, vielleicht, ja. Aber ja, vielleicht. Weil die sind ja auch so ein bisschen wie Charlotte, ne? Sie interessieren sich für Kunst, die gehen gerne aus. Warum schmeißen sie sie eigentlich raus? Warum darf sie nicht dazugehören? Ja, das, weil sie wahrscheinlich da auf dieser Party, die sie da veranstalten wollen, in dieser schicken Villa oder wo auch immer das dann stattfinden soll, keine Ahnung, da wollen die wahrscheinlich eine Sexparty feiern. Da dürfen Heteros nicht rein, keine Ahnung. Ich glaube, dass die eine sich ein bisschen in Charlotte verguckt hat und diese Lydia. Ist es Lydia, die Asiatin? Ja. Die Powerlesbe, die wie nennen die die? Das verguckt, die ich glaube. Nein, ich meine die sie so ein bisschen aushorcht und ein bisschen. Ja. Fragt, ob sie, naja, recht direkt fragt, ob sie jetzt Muschi lutscht oder nicht, oder Muschi leckt oder nicht leckt. Liebchen, das ist alles gut und schön. Aber entweder sie lecken gern Muschis oder gehören nicht dazu. Fragt und das war schon direkt und das ist ja sozusagen die Oberchefin, die alles mehr oder weniger organisiert und die Leute da zusammenhält. Wahrscheinlich auch am meisten Kohle hat. Ja, die Alpha-Wölfin. Das ist schön. Ja, und damit endet halt die lesbische Erfahrung von Charlotte, mehr oder weniger. Leider. Ich finde das ja schade, dass sie das nicht ausprobiert. Wobei ich glaube, wenn sie tatsächlich einmal Muschi geleckt hat und sich daran gewöhnt hat und auch an die Mädels sich gewöhnt hat, dann können Carrie, Miranda und Samantha ihr nicht mehr so viel bieten. dann geht die Serie einfach weiter mit Charlotte und ihren drei lesbischen Freundinnen und der Rest fällt weg. Oder so eine Art Auskopplung. Ja, so ein Spin-off. Genau, Elbert ja als Spin-off von Sex in the City. Lustig. Ja, wahrscheinlich dann ohne Sex, weil Charlotte ja gar keinen Sex mag, angeblich. Wenigstens muss sie sich dann nie wieder mit Blowjobs rumärgern. Das stimmt, ja. Vorteil. Oh Gott, ich denke gerade an die Episode, wo sie diesen Typen gedatet hat, der die ganze Zeit diese ganzen Früchte so ausgeleckt hat. Mr. Muschi. Ach Gott, das war so grausam. Ja, das war eine schöne Geschichte, aber auch ein bisschen schade, dass sie so abrupt irgendwie endet, weil sie ja nicht so lesbisch ist, wie sie sein sollte. Ja, dann haben wir nochmal Samantha. Samantha hat ja auch einen neuen Fitnesstrainer, mit dem sie ja so ein bisschen anbandelt. Ja. Und das geht dann so weit, dass es tatsächlich zum Geschlechtsverkehr kommt mit ihm. Die duschen sogar zusammen und er rasiert sie intim. Und zwar rasiert er ihr einen Blitz. Und das findet sie ja total was toll. Was wir nicht sehen, sondern es wird nur erzählt. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, da gibt es einen Filmfehler, die trägt nämlich so Leggings. So schwarze Leggings, das sieht man ganz, ganz klein. Das ist ein bisschen desillusionierend, aber naja. Ja. Ist halt auch nur eine Serie. Ach, in der Dusche? Man sieht da so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber ja, ist halt ein Filmfehler. Vielleicht, sie geht dann irgendwann in die Sauna und dann trifft sie auf eine weitere Fitnesspartnerin, die auch einen Blitz rasiert hat, die total entsetzt ist, weil sie bemerkt, dass Samantha auch einen Blitz rasiert hat. Und das bedeutet dann, dass dieser Fitnesstrainer, der nur für sie da war, doch nicht nur für sie da war. Aber ich meine, ist das nicht klar? Ich meine, es ist naja, als Personal er tut ja Trainer, so, als wäre er nur für sie da. Und ja, Personal Trainer halt. Dafür wird man bezahlt. Oder? Auch fürs Blitze rasieren? Ich weiß nicht, ob er dafür auch bezahlt wird. Sie auf jeden Fall nimmt sie es als Dienstleistung in Kauf. Er hat auf jeden Fall Sex mit ihr und das wirkt halt für sie mehr oder weniger so, dass es exklusiv mit ihr ist. Echt? Und ja, so hatte ich das verstanden. Ja, so ein bisschen. Und er hat ja auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass das halt eine Ausnahme oder so ist. Ich finde, das ist wieder einer dieser Wege aus der Geschichte raus. Also wenn wir jetzt mal auf die Metaebene wechseln. Ja. Dann gibt es plötzlich entdeckte Promiskuität ganz häufig als Ausweg aus so einer Geschichte. Wir hatten das in der Folge davor mit dem Witwer, bei dem dann plötzlich rauskommt, dass er das mit mehreren Frauen gleichzeitig macht. Wir haben das hier am Anfang der Folge mit dem Typen, von dem wir gar nicht wissen, wofür er überhaupt da ist, außer um als Ausgangspunkt zu dienen, dass man vielleicht mit Lesben abhängen will lieber, statt mit Typen. Ja. Der mit einer anderen Frau im Keller rumknutscht. Und jetzt haben wir das bei dem Fitnesstrainer, der seine Blitzkünste ja auch irgendwo erworben haben muss. Also ist ja klar, dass er nicht bei ihr die erste Intimrasur macht. Also ich weiß ja, nicht. Ja, da passt so, ja der Titel auch wiederum ganz gut. Alles aber Betrug. Ich meine, ja, aber dann sind alle immer so enttäuscht. Das verstehe ich halt nicht. Und dann ist das ist halt für mich häufig ein Ausweg aus einer Geschichte. Ich baue eine Geschichte auf und die ist ganz lustig. Aber weil ja dieser Typ jetzt nicht plötzlich in der nächsten Folge wieder vorkommen darf, dann will ich ja eine neue Geschichte haben. Deswegen entpuppt er sich dann als untreu oder promisk oder wie auch immer, ganz entgegen aller Erwartungen von allen Beteiligten. Und dann muss die Beziehung natürlich beendet werden und so. Und ich finde, also gerade in diesen beiden Folgen jetzt hat sich das ziemlich häufig gehäuft. Ja, wobei bei Samantha ist es ja normal. Also sie hat ja häufig irgendwie einen wechselnden Partner. Das ist, deswegen verstehe ja auch keine ich nicht, Beziehung. Warum das bei ihr quasi das Ende der Beziehung ist. Weil naja, aber das wurde ja auch gar nicht so gesagt. Also sie war ja auch nicht stimmt, die Entsetzte die eigentlich. Frau ist ja eigentlich genau. Die Entsetzte und so. Stimmt. Aber das, ja. Sie war halt nur so überrascht. Komischer, es wird halt so als Flaw aufgemacht für ihn und um zu erklären, dass er jetzt in der Zukunft wahrscheinlich nicht vorkommt. Vielleicht bin ich auch nur traurig, dass er nicht wieder vorkommt. Fandst du ihn so gut? Ich fand ihn nicht so gut wie den Augenarzt, aber war schon hot. Dann haben wir ja auch noch die andere Geschichte mit Miranda. Miranda datet einen Pornosüchtigen, nämlich den Ethan. Ein Dokumentarfilmer erstmal. Der einen Aschenbecher neben seinem Bett hat, einen riesengroßen voller Kippen. Das fand ich so ekelhaft. Hatte ich jahrelang auch, Chris. Das ist nicht so schlimm. Eklig. Das ist total. Je größer, desto seltener muss man ihn ausleeren. Das hat nur Vorteile. Neben dem Bett, am Bettende. Neben dem Bett. Wie wo soll ich ihn sonst hinaschen, wenn ich im Bett rauche? Wir sollten dieses Gespräch beenden. Nein, ich habe ja das Rauchen beendet. Schon okay. Ja. Aber sei mal ein bisschen. Doch furchtbar. Nein. Es gibt dafür Erklärungen. Nein, gibt es nicht. Wie dem auch sei, also Miranda und Ethan bandeln miteinander an, haben Sex miteinander und Ethan kann aber keinen Sex haben, ohne dass seine langjährigen Beziehungen, sprich seine Pornotussen, die er sich permanent angucken muss, während Miranda Sex mit ihm hat, dabei sind. Und Miranda muss dann auch eine Choreografie einstudieren, mehr oder weniger. Da muss sie den Kopf so weit halten, dass Ethan auch noch weiterhin Porno gucken kann, während die rumknutschen, rummachen. Das finde ich schon eine ganz schöne Zumutung. Alter, ich würde den ja eine scheuern und würde den erstmal die Kassette rausreißen. Diese Kassette wurde ja scheinbar sehr häufig geguckt, weil die ja total verblasst ist. Das ist total furchtbar. Überhaupt also habe ich das festgestellt. Also wäre das Magazin, wäre das schon zusammengeklebt. Überhaupt habe ich darüber nachgedacht, das ist zum Beispiel so eine Sache, bei dem Buffy-Podcast heißt es Zahn der Zeit, also Videokassettenpornos ist wirklich was ich nicht vermisse, also aus den 90ern, wirklich diese drei Filme, die man zu Hause hat und immer wieder gucken musste, einfach weil es so unfassbar teuer war, in den Laden zu gehen und noch einen zu kaufen oder auch nur auszuleihen. Naja, man hat es ja überspielt. Also das Schlimme daran war halt, dass es beim ersten Überspielen sah es halt scheiße aus, also nicht mehr so gut. Und dann hast du halt immer die Stellen, die man sich immer und immer wieder angeguckt hat, und die wurden von Mal zu Mal immer schlechter. Und dann hattest du halt ganze Filme, in denen du hin und her spulen musstest, um die Stellen zu finden, die du gut fandest. Das war echt absurd, ja. Nee, und sie macht dann ja auch zum Glück Schluss mit ihm, weil Das geht ja mal gar nicht. Also so eine Frechheit, es ist so dreist irgendwie. Ja. Ja. Könnte er das heute geschickter lösen? Könnte er sich Google Glass aufsetzen und fast so tun, als hätte er Sex nur mit ihr? Ja, wenn Google Glass es tatsächlich noch geben würde, wahrscheinlich. Es ist ja nur noch im professionellen Umfeld. Vielleicht Oculus, aber dann sieht man ja den anderen nicht mehr. Ja, auch vielleicht doof. Bei einigen ist das gar nicht mal so verkehrt. Du meinst, dass die Oculus Rift ersetzt die Papiertüte? Also dieser Typ, der ist ja auch nicht so der hübscheste gewesen. Man sieht ihn ja so nackt und das ist ja wirklich so ein... Er hat einen Bauch. Ja, was heißt Bauch? Also es hat mich angenehm überrascht. So ein also sie hatte schon deutlich hübschere Typen vom Körper her. Und dass sie das mitmacht und dann auch noch mit... Das lohnt sich ja nicht einmal. Also der ist ja nicht sensationell... An irgendeiner Stelle sagt sie, dass der Sex gut ist, oder? Täusche ich mich da jetzt gerade? Das habe ich dann überhört. Das fand ich irgendwie... Wahrscheinlich. Uah. Naja, wie dem auch sei, was ist denn ein Topkleid? Wer sagt denn, dass es ein Kleid ist? Nein, es ist ein Kleid. Das, was Charlotte auf der Vernissage anhat, das ist so ein graues, ärmelloses... Ja. So stiftig geschnitten, also ganz gerade und dann so einen supergeilen Kragen, der asymmetrisch oben einmal rumgeht. Ich liebe es. Das sieht so großartig aus. Ja, das ist so ein... Ja, total. So... Jetzt fällt mir ihr Name gerade nicht ein. So Audrey Hepburn-Style oder so. Mhm. Das ist so sehr... Ja, total. Ich mag diesen Kragen vor allem, weil das echt so schön aussieht. So die schön. Knöpfe, die so seitlich runtergehen. Mhm. Also ich würde das so gerne tragen. Wirklich, also das ist so schön. Kannst du rausfinden, von wem es ist? Oh, ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Das ist ja auch total das Absurde. Also auch für den Sex and the City Film. Ich habe ja die Begleitbücher gelesen. Da sind teilweise Kleider und Outfits, die irgendwie nur für 10 Minuten oder für 20 Minuten maximal irgendwie am Set sind und danach weiterhin weitergeliefert werden oder weitergeflogen werden, um dann auf irgendeinem Laufsteg gezeigt zu werden, cool. Um dann weiterverkauft zu werden. Also das sind so Sachen, also die Geschichten, die sind total absurd, wenn man sich überlegt, dass es halt vielleicht nur ein Kleid oder irgendwie nur ein Rock oder nur irgendeine Jacke ist von einem Aber Designer. Aber die Frauen waren ja normalmaßig. Also meinst du, dass es danach in Prêt-à-Porter gegangen oder eher in so ein, wahrscheinlich dann eher in einen Laden gelandet oder so? Hast du dir mal Carrie angeschaut? Ja, okay, Carrie ist wirklich dünn. Vor allem in den Filmen ist sie noch ein bisschen schlanker als in der Serie, finde ich. Und das... Aber ansonsten also, sind die ja schon eher, also ich meine, es ist jetzt keine mopsig von den vier. Nee. Ja, keine Ahnung. Was wir auch noch sagen müssen hier, Carrie trägt ja auch noch ihre Kette, in der letzten Folge auch schon. Ihre Carrie-Kette jetzt regelmäßig. Das fand ich auch sehr interessant. Gerade in dieser Folge habe ich jetzt beim Durchsehen nach den Outfits, weil ich wusste nicht so genau, was ich nehme, vor allem bei den Worst-Outfits, hat man wirklich festgestellt, wie viele Outfits die in einer Folge anhaben. Es ist unglaublich. Ja. Also, und manche wirklich ja dann nur so 10 Sekunden oder so, dass man sich gar kein Bild machen kann. Also ich weiß, dass Samantha zum Beispiel auch was ganz Tolles anhatte auf der Vernissage, aber man hat es kein einziges Mal ganz gesehen. Deswegen konnte ich das jetzt nicht als Best Outfit nehmen. Es war so ganz. Doch, man hat es ganz, ganz kurz gesehen. Ich bin jetzt gerade dabei, da hin und her zu scrollen. Ja. Man sieht es ganz, ganz kurz. Da sieht man so ein bisschen, das ist auch so ein Rock, weil es komplett in Weiß. So genau, und Weiß sieht einfach so unglaublich gut aus bei ihr. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ah, nee, das ist tatsächlich kein Rock. Man sieht, dass es eine Hose ist. So eine Hose? Okay. Ja, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Sieht man im Hintergrund. Ich dachte an Kostüm oder so. Ja, nee, ist tatsächlich kein Kostüm. Ja, ist sehr, sehr schön. Aber dann sieht man es halt halb. Das ist komisch. Und andere Outfits dagegen tragen sie dann die ganze Folge. Man sieht sie tatsächlich im Hintergrund. Man sieht aber Charlotte im Vordergrund und deswegen ignoriert man das so ein bisschen. Ja. Das, wenn man darauf achtet, dann sieht man sie dann halt auch. Und deins, auch das Kleid? Ja, definitiv. Ich bin ja bei Charlotte, also großartig. Ich bin ja sowieso so ein Fan von den Kleidern, die Charlotte immer trägt. Ja, ich weiß. Das ist echt grandios. Und diesmal muss ich dir recht geben. Was ist denn dein Worst Outfit? Alles, was sie auf dem Markt anhaben. Also alle vier. Also Ja. Also die ganze Szene ist komisch. Die laufen da rum, nehmen Sandwiches in die Hand und legen die wieder woanders ab oder beißen in irgendwelches Obst, bevor sie bezahlt haben. Das ist alles so absurd. Also das ganze Setting. Und rennen dann da rum und essen und sitzen auf Bänken und haben die furchtbarsten Sachen, an die man sich vorstellen kann. Besonders Mirandas hellblauer Strickpulli ist mir irgendwie noch im Gedächtnis. Den fand ich ganz, ganz, ganz grauenhaft. Ja, ich bin auch dabei, wobei ich tatsächlich ein Outfit rausgesucht habe, nämlich das, was Carrie anhat. Sie hat unfassbar schöne, lockige Haare, das finde ich großartig. Aber ich finde ihr Kleid, also sie hat, na, was heißt Kleid, sie hat so einen Rock an, so einen Regenbogenrock. Ach ja, richtig. Und ein braunes Oberteil, ne? Ja, aber so, aber nicht, genau, nicht Regenbogen, sondern so eine Ethno-Version von einem Regenbogen. Oder ja, so. Wenn man den Regenbogen mit irgendwie von Hand stricken müsste und nur mit Naturstoffen einfärben dürfte oder so ungefähr. Ja. Ja, das war schön. Das war nicht so schön. Das war echt grausam. Aber ich gebe dir recht, also alles, was die da tragen, da auf dem Markt ist. Aber das haben die öfter. Ich glaube, das sind diese Casual-Szenen, ne? Wenn man sich Samstagmorgens bei Starbucks trifft oder. Ja. Aber das war diesmal wirklich ein richtiger Fehlgriff. Also ja, sagen die wirklich das, grausam. Ja, irgendwann muss das schöne Zeug ja wahrscheinlich auch in die Wäsche. Also. ist klar. Wir haben ja gelernt von Carrie in dieser Folge, dass die schönen Sachen, die sie tragen muss, wenn alles in die Wäsche kommt, ja die Sachen sind, die so wahnsinnig auffallend schön sind. Das schöne, pompöse Kleid, was sie dann da trägt, was sie zum Zahnarzt trägt. Ja. Stimmt. Kommen wir zu den Zitaten. Was ist denn dein Lieblingszitat? Das hast du mir fast schon weggenommen. Das ist ein Satz von Mr. Big, nachdem Carrie quasi einführt in die Szene, dass sie jetzt bei ihm gekocht hat, sagt sie dann: Voilà, Fondue. Du hast nicht gekocht, du hast bloß Käse heiß gemacht. Und die ganzen Brotwürfel vorbereitet. Es rührt mich, wie viel Mühe du dir machst. Okay, das einzige Rezept, das ich überhaupt beherrsche. Das war wieder einer seiner. Also wenn er lustige Sätze sagt, dann ist er echt so sehr shady. Das kann er total gut. Ja. Das stimmt. Wie damals mit dieser Anspielung, dass sie ja alles in ihre ganzen Texte. Genau, dass das bestimmt in der Kolumne landet oder sich gut in der Kolumne macht oder so, genau. Und ähnlich trocken und böse war der Satz jetzt auch. Du hast nicht gekocht, du hast Käse heiß gemacht. Na, immerhin hat sie geschnibbelt. Ja. Naja, mein Zitat dieses Mal ist die Szene, wo Charlotte, Miranda und Carrie und Samantha so ein bisschen über die Lesben reden und Charlotte so ein bisschen darauf hingewiesen wird, dass sie sich dann demnächst halt ein bisschen als hetero outen sollte, denn man erwartet auf Wonder Womans Insel von dir, dass du dich verhältst wie die Eingeborenen. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Das ist lustig, weil ich gerade in einem anderen Podcast heute über Wonder Womans Insel gehört habe. Und zwar zum ersten Mal. Ich bin nicht besonders vertraut mit Wonder Woman. Ich kann mich kaum dran erinnern. Weiß nur, dass ich die damals sehr gerne geguckt habe. Also diese Verfilmung. Ich glaube, da hat sie keine Insel. Aber in den Comics scheint sie irgendwie mit so Amazonen auf so einer Insel zu leben, tatsächlich. Wow, wie lesbisch. Ja, es hat wirklich sowas von Lesbos. Sapphos auf Lesbos oder so. Großartig. Ja, wie ist denn deine Bewertung? Wie viele Stanfords vergibst du? In dem Fall würde ich, glaube ich, 3 vergeben, weil ich die Folge mochte. Trotz Big. Okay. Trotz Big. Also die lesbische Geschichte fand ich super. Und den Personal Trainer fand ich auch super. Auch wenn es sehr, sehr klischeebehaftet war, war es trotzdem nicht irgendwie negativ, fand ich. Nee, es war eben, es war halt so positive Vorurteile. Hat auch sehr schöne Elemente. Also das einerseits wieder Carries Kochkünste, dann diese Porno-Geschichte fand ich großartig. Macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Auch dieses mit dem Diaphragma von Carrie und dass Samantha halt jetzt gerade ihren Spruch bringt, dass sie gerade bei einer Maniküre war. Das ist ja sehr großartig. Ich bin auch bei 3 von 3 Stanfords für diese Folge. Gut. Das war Sex and the City Rewatch Staffel Nummer 2, Folge Nummer 6, alles Betrug. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.